Vielleicht Beute. Von dir, Joscho. Komposition, Rainer Quader. Regie, Burkhard Ax. Warum ich nach Deutschland gekommen bin. So, wer möchte etwas dazu sagen? Na? Freiwillige vor. Ja, Irina, bitte. Ich nach Deutschland bin gekommen. Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich bin gekommen nach Deutschland, um zu leben hier. Sie sind nach Deutschland gekommen, um hier zu leben. Ja, stimmt. Und woher kommen Sie? Von Ukraine. Präposition? Aus Ukraine. Nun bitte mit Artikel und im ganzen Satz. Ich komme aus der Ukraine. Gut. Die Ukraine ist ein schönes Land. Da. Aber Leben nicht so schön. Hm. Keine Arbeit, kein Gesetz. Wenn du haben willst dein Recht, du musst bezahlen. Mhm. Wenn du kannst nicht zahlen, kein Recht. Hier ist besser. Warum? Hier gibt Ordnung und gibt Zukunft. Mhm. Schwer, aber gut. Ich werde finden einen Job. Vielleicht ich werde finden einen guten Mann. Aha. Und Kinder? 3? Oh. Nein, 3 ist Primzahl. Lieber 4. Ausweiskontrolle. Jeder bleibt auf seinem Platz. Na, was soll das denn? Personaldokumente bereithalten. Na, hören Sie mal, was ist denn das für ein Ton? Sind Sie der Lehrer? Nun sagen Sie erst mal, wer Sie sind. Kretschmer, Ausländerbehörde. Aha, wollen Sie Deutsch lernen? Wir suchen eine Frau Irina Rutschenko. Hat sie was verbrochen? Es liegt der Verdacht auf Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vor. Ah, und das rechtfertigt Ihr martialisches Auftreten hier. Sie wissen, dass Sie gesetzlich zur Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde verpflichtet sind. Das hatten wir doch schon mal, oder? So vor 60 Jahren. Wie ist Ihr Name? Konrad Nusser. Soll ich buchstabieren? Mit SS. Ich werde mich an Ihre Vorgesetzten wenden. Nein, bitte. Ich bin Irina Rutschenko. Ach, Sie sind das. Irina. Ich will machen keinen Streit. Ich muss Sie auffordern, mitzukommen. Aber ich habe gültige Aufenthalt. Das wird sich herausstellen. Kommen Sie. Soll ich Sie begleiten? Nein, danke. Es ist kein Problem. Rufen Sie mich an, ja, wenn es Probleme gibt. Die Nummer haben Sie. Da. Dabei. Wo kommen Sie schon? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich werde mich beschweren. Meine Frau ist bei der Polizei. Ach ja? Schreibt sie Knöllchen? Oh mein Gott. Kein schöner Anblick. Vom Geruch ganz zu schweigen. Gibt's irgendwelche Hinweise auf ihre Identität? Sie ist nackt, Chef. Wer hat sie denn gefunden? Einer der Müllfahrer beim Abgeben. Reiner Zufall. Wenn sich der Müllsack nicht verhakt hätte, wäre der direkt in die Verbrennung gegangen. Für alle Ewigkeit. Ach, das heißt, die Leiche ist nicht hier abgelegt worden? Wahrscheinlich unterwegs in irgendeinem Container. Gut, also wir brauchen die Fahrtroute des Müllwagens, Ihre Fingerabdrücke und dann gehen Sie die Vermissten anzeigen durch, ja? Okay. Ja, Nusse? Ach, Konrad, du, das ist jetzt ganz schlecht. Ich bin hier mitten in... Was? Entführt? Wer von wem? Die Ausländerbehörde. Naja, die werden ihre Gründe haben, Konrad. Was? Nein, ich kann dir da nicht helfen. Ach, das hat doch mit Wollen nichts zu tun. Das ist nicht meine Zuständigkeit. Also, ich habe jetzt wirklich anderes zu tun. Verstehst du das, Konrad? Bitte. Konrad? Ihr Mann? Nein. Gibt ja immer noch diese Ausländerkurse. Wo bleibt denn die Spurensicherung? Wer bezahlt das eigentlich? Ja, Sie ganz allein, Möller, von Ihrem hart verdienten Beamtengehalt. War ja nur eine Frage. Ja, war auch nur eine Antwort. Da. Was? Die Spurensicherung. Na, endlich. Wer macht sowas, einen Menschen einfach so auf den Müll werfen? Konrad? Im Salon? Hier bist du. Abend. Hattest du einen schönen Tag? Nee. Na prima, sind wir uns mal wieder einig. Hast du getrunken? Bin dabei. Ach, Beaujolais. Da. Hilfst du mir? Ach, Konrad, wegen heute Morgen, das tut mir leid, aber... Nein. Ich meine hierbei. Na gut, Schlückchen. Und? Hast du deinen Mörder? Ach, wir wissen noch nicht, ob es überhaupt Mord war. Wir wissen nicht mal, wer die Tote ist. Danke. Was sind denn das für Dias? Integrationskurs Deutsch. Und war auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr. Einführung in deutsche Lebensart und Leitkultur. Prost. Prost. Hm. Oh, der ist gut. Ja, obwohl Ausländer. Hast du irgendwas erfahren von deiner Schülerin? Unautorisierten Personen wird seitens der Ausländerbehörde keine Auskunft erteilt. Ist sie damit drauf? Die Blonde. Mit dem Pferdeschwanz? Aha. Hübsch. Sie wollte sich melden. Du machst dir Sorgen, hm? Warum sollte ich mir Sorgen um Irina machen? Sie ist doch zu Gast bei Freunden. Ja, wenn ihre Aufenthaltsgenehmigung in Ordnung ist. Ich bitte dich, Carola, das ist doch alles Willkür. Wir haben Gesetze, Konrad. Ha, du hättest die erleben sollen heute Morgen, wie die in meinen Unterricht marschiert sind. Mit der ganzen Arroganz der Staatsmacht. Stillgestanden, Widerstand ist zwecklos, Menschenrechte außer Kraft. Ich habe mir mal eingebildet, diese Zeiten wären vorbei. Oh, Conny. Solche Leute führen dann Einbürgerungstests durch. Die entscheiden darüber, wer hier leben darf und wer nicht. Ja, wir können aber nicht alle bei uns aufnehmen. Dann hast du die Fragen mal gelesen. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt das unterste politische Gemeinwesen? Ach, Conrad. Ja, weißt du das? Kannst du mir den Begriff Mehrparteienprinzip erläutern? Oder die Wahlgrundsätze? Bitte. Aber du wirst mir doch wenigstens drei deutsche Mittelgebirge nennen können oder drei deutsche Philosophen. Beckenbauer, Gottschalk, Jauch. Ja, eben. Das ist doch schizophren. Unser Land verblödet und vergreist und wir leisten es uns, junge, qualifizierte Menschen, die bei uns leben wollen, auszuweisen, die ein Gewinn für unsere Gemeinschaft sind. Hier, zum Beispiel die beiden. Weng und Huang. Ausgebildete Krankenschwestern. Aus Vietnam. Rafik, Physiker aus dem Iran. Valentina, Tierärztin, Weißrussland. Moment mal. Muhammad, Kongo, Ingenieur. Halt doch mal, stopp. Was? Na, mach mal zurück. Was hast du denn? Das letzte Bild, Mama. Die Frau da ganz links. Kennst du die? Ja, sicher. Ja, wer ist denn das? Eine Schülerin von dir? Gewesen, ja, Svetlana. Irgendwas mit G. Wieso? Großer Gott. Carola? Wir haben ihre Leiche heute Morgen auf der Mülldeponie gefunden. Hier. Aus Kiew. Gruschin, ja. Svetlana Gruschin. Gruschin. Sie wollte Dolmetscherin werden. Sehr geehrter Herr Lehrer Nusser, ich sende herzlichen Gruß aus meiner Heimatstadt. Ja, mit den Artikeln haben Sie es nicht so. Ich denke gern zurück an Kurs, habe viel gelernt. Ja. Die Karte ist vom März. Hast du sonst noch was von ihr? Nein, das ist die letzte. Kiew. Deine Irina stammt doch auch aus Kiew, oder? Ja. Waren Sie befreundet? Sie waren nicht im gleichen Kurs. Irina ist später zu uns gekommen. Aber... Sie haben sich auf jeden Fall gekannt. Ja, dann kann Irina möglicherweise eine Aussage machen. Hätte meinst du? Ja, vielleicht weiß sie, wann Svetlana zurück nach Deutschland gekommen ist, wo sie hier gelebt hat, mit was für Leuten sie zusammen war. Ja. Ich werde sie als Zeugin laden. Ja, dann können Sie sich auf gar keinen Fall abschieben. Ja, das würdest du... Vergiss das Verb nicht. Carola. Das ist Substantiv. Spasiba. Richard, Ulrich, Theodor, Schule... Chef, ich hab da was. Psst, ich rede gerade mit der Ausländerbehörde. Emil, ja, Nordpol, Kaufmann, Rutschenko, ja, Irina, aus der Ukraine. Ja, sie haben sie gestern zur Überprüfung ihres Aufenthaltsstatus aus der Schule abgeholt. Ja, in Ordnung. Ja, ich warte auf Ihren Rückruf. Ja, ich habe den Obduktionsbericht. Und? Svetlana Grushin war eine Professionelle. Was? Ja, eindeutig, laut Befund. Ja, aber das ist nicht die Todesursache, oder? Natriumhydroxid. Ja, jetzt machen Sie es nicht so spannend, Müller. Reinigungsmittel. Reinigungsmittel? Ja, oral zugeführt, in großer Menge. Sie wird das Zeug kaum freiwillig getrunken haben. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Aber warum sollte dann Ihre Leiche verschwinden? Ja, eine Tote wirbelt Staub auf. Polizei, Presse, sowas schadet dem Geschäft. Vielleicht hat sie schon lebend dem Geschäft geschadet. Was? Ja, aber mit einer toten Prostituierten lässt sich jedenfalls kein Geld verdienen. Ja, eben. Das spricht nicht für Mord. Vielleicht war es ja genau das, was Svetlana wollte. Was? Verstehe ich nicht. Na, was ist denn, wenn sie zur Prostitution gezwungen worden ist? Glauben Sie? Na, glauben Sie, all diese Frauen gehen freiwillig anschaffen? Ja, schnelles Geld. Nur weil sie aus der Ukraine kommt, ja? Wäre nicht die erste. Und wie passt das dann mit dem Reinigungsmittel zusammen? Meinen Sie, Svetlana hat das getrunken, weil sie Heimweh hatte? Wie verzweifelt muss man denn sein, wenn man sich sowas antut? Vielleicht hat sie keinen anderen Ausweg mehr gewusst. Nussa, ja. Was? Wann? Ja, warum denn so eilig? Aha, die Bestimmung, ja. Ja, ja, ich weiß, danke trotzdem. Moment mal, mit wem habe ich denn gesprochen? Kretsch. Ma, aha. Ja, danke Ihnen auch. Schlechte Nachrichten? Irina Rutschenko ist gestern Abend in die Ukraine abgeschoben worden. Sie müssen sprechen, sprechen, sprechen, auch wenn es schwer fällt. Ohne Fleiß kein Preis. Ohne Fleiß kein Mais. Carola! Na, guten Abend. Das ist übrigens meine Frau. Carola Nusser. Hallo. Tschüss. Tschüss, Lies. Tschüss. Tschüss, Wiedersehen. Sag mal, weißt du, was Irina hier gemacht hat? Ich meine, abgesehen vom Deutschlernen, hat sie irgendwas gearbeitet? Na, das wäre doch illegal. Komm, sie muss doch von irgendwas gelebt haben. Ja, irgendwelche Gelegenheitsjobs nehme ich an. Hat sie nichts erzählt? Ich habe sie nicht gefragt. Ihr habt denn nie über sowas gesprochen im Unterricht? Die haben doch alle Angst. Selbst vor dir? Na, was glaubst du, wie lange es braucht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen? Die kommen doch teilweise aus diktatorischen Systemen. Die sind misstrauisch, gebrannte Kinder, verstehst du? Die haben gelernt, dass es besser ist, zu schweigen. Die trauen nie mehr. Davon abgesehen, was für Jobs kriegst du denn hier ohne offizielle Arbeitsgenehmigung? Kannst du dir vorstellen, dass Svetlana als Prostituierte gearbeitet hat? Was? Nein, wieso? Wir haben Hinweise drauf. Ja, was für Hinweise? Gerichtsmedizinische. Und jetzt glaubst du, sie hat den Deutschkurs nur gemacht, um ihre Freier muttersprachlich bedienen zu können, oder was? Ich will nur rausfinden, was passiert ist. Hast du noch Kontakt zu Schülern aus Svetlanas Kurs? Warum? Vielleicht hat sie irgendjemandem was erzählt. In welchem Bordell sie gearbeitet Konrad, hat? Konrad, bitte. Bevor sie nach Kiew zurück ist, hat sie in einem Wohnheim gelebt, in der Rückertstraße. Ja und? Laut Vermieter hat sie sich ihr Zimmer mit einer gewissen Li Ming Wang geteilt, Chinesin. Klingt irgendwie verdächtig, was? Nach Schlitzauge. Ach, kannst du vielleicht mal damit aufhören? Die Ampel, rot, pass ja, auf! Ich bin nicht blind, im Gegensatz zu dir, wie mir scheint. Diese Liebe auch in deinem Deutschkurs, oder? Mhm. Ja, weißt du, wo ich sie finden kann? Ich denke, sie wohnt im Wohnheim. Nee, nicht mehr. Vielleicht haben sie sich ja auch erwischt und ausgewiesen. Nee, das haben wir überprüft. Irina hat da übrigens auch gewohnt in diesem Wohnheim. Na, das weißt du auch schon. Ja, nicht von dir. Bist du mal da gewesen? Sie hat mal ein Essen gemacht. Für den ganzen Kurs. Hast du mir ja gar nichts von erzählt. Ist schon eine Weile her. Erzähl's mir doch sonst alles. Grün. Nusser? Wer ist da? Wer? Irina! Was? Das ist aber nett. Sind Sie gut in Kiew angekommen? Was? Sag doch mal. Ja, warte da. Ich kann Sie nicht verstehen. Irina, Sie müssen lauter... Sag doch mal, Oma, freisprech. Ja. Wo sind Sie? Ich bin eingefangen. Was? Wie meinen Sie das, Irina? Männer sind gekommen. Ja, aber was für Männer? Ich weiß nicht, ich war taub. Ach, Sie haben sie betäubt. Sie haben weggenommen, alles. Meine Sache. Irina, ich bin Frau Nusser, ich bin von der Polizei. Ich weiß. Ja, von wo aus rufen Sie jetzt an? Mit Handy von Mann. Er hat sich hier vergessen. Irina? Irina, der Raum, wo Sie sich befinden, können Sie den beschreiben? Wie sieht es da aus? Es ist dunkel. Ja, gibt es Möbel? Nur Bett. Oh, du lieber Gott. Ja, gibt es ein Fenster? Können Sie rausgucken? Dein Vorhang. Vorhang? Ja, können Sie den aufmachen? Ich habe Angst. Du musst es versuchen, Irina, bitte. Irina? Können Sie was sehen? Nein, nicht. Irina! Oh Gott, was ist da los, Carola? Aber was machen die mit ihr? Die Handynummer. Da, die Nummer des Anrufers. 01. Kannst du Irina damit finden? Moment, 01-72-44. Polizei, machen Sie auf! Da brennt Licht. Herr Brecker, öffnen Sie die Tür. Ah, der will nicht. Wir gehen rein. Freigabe für Schusswaffengebrauch? Freigabe erteilt. Ja. Jetzt zielen Sie auf das Schloss. Okay. Guten Abend. Was ist denn? Dr. Anselm Brecker? Ja? Was sollen denn die Pistolen? Carola Nusser, Mordkommission. Das ist mein Kollege Möller. Mord? Das ist eine Hausdurchsuchung, Möller. Bitte gehen Sie rein. Alles klar. Eine Hausdurchsuchung? Haben Sie denn einen Durchsuchungsbefehl? Den brauchen wir nicht, wenn Gefahr im Verzug ist. Gefahr? Für wen? Für mich? Sagt Ihnen der Name Irina Rutschenko etwas? Vielleicht können Sie mir erst mal sagen, was hier los ist. Sie hat uns einen Notruf geschickt, von Ihrem Handy aus. Von meinem Handy? Ja. Haben Sie es gefunden? Was? Es ist mir, wie soll ich sagen, verloren worden. Ach, gestohlen. Irina, natürlich, ja, doch. Entschuldigen Sie mein Namensgedächtnis. Russin, nicht wahr? Sie kennen sie also. Wenn wir dieselbe meinen. Eine Irina hat jedenfalls bei mir geputzt. Geputzt? Einmal in der Woche. Aber das ist 3-4 Monate her. Eines Tages war sie verschwunden. Und mein Handy. Haben Sie den Verlust angezeigt? Ich habe mir ein neues Handy gekauft. Kennen Sie die Frau auf dem Foto hier? Nein. Ich glaube auch, Irina war schwarz. Ich meine, ihre Haare. Schwarze Haare? Ja, ganz sicher. Nee, das ist sie bestimmt nicht. Was ist das für ein Foto? Sieht ja furchtbar aus. Svetlana Groschin. Hat sie vielleicht auch bei Ihnen geputzt? Nein. Ist sie tot? Wir haben sie auf dem Müll gefunden. Mein Gott. Wie sind Sie eigentlich an Frau Rutschenko gekommen? Ich nehme an, sie ist mir empfohlen worden. Nehmen Sie an, ha? Von wem? Das, keine Ahnung, so lange her. Ihr Namensgedächtnis. Tut mir leid. Tja. Zahlen können Sie sich bestimmt besser merken. Wieso? Als Börsenmakler. Das wissen Sie. Eine Villa, zwei Sportwagen der gehobenen Preisklasse. Ich nehme an, das bedeutet, Sie sind erfolgreich. Ja, man tut, was man kann. Und eine Frau haben Sie nicht? Nein. Oder doch? Gelegentlich? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Zum Saubermachen. Ach so. Ja. Schnäppchen oder Steuerkarte? Weder noch, zurzeit. Ach, Sie putzen selbst. Bin viel unterwegs. Wir können gehen, Chef. Haben Sie gefunden, was Sie suchen? Und? Nichts. Nichts? Er war allein im Haus. Haben die alles abgesucht? Nichts heißt nichts. Wir sind zu spät gekommen. Ach, Irina kann von überall her angerufen haben. Was, mit seinem Handy? Ja, sie hat es ihm geklaut. Was? Sie hat als Putzfrau bei Breker gejobbt. Illegal, vermutlich. Irina ist keine Diebin. Oh, würden Sie Ihre Hand dafür ins Feuer legen? Warum, weil sie keine Deutsche ist? Kennen Sie sie so gut? Gut genug. Sag mal, welche Haarfarbe hatte Irina? Hatte? Ja, als du sie zum letzten Mal gesehen hast. Blond. Hat sie ihre Haare mal gefärbt in letzter Zeit? Nein, sie war immer blond. Natur. Wieso? Nur so. Du musst Breker unter Druck setzen. Ach, womit denn? Wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Ja, aber die Sache ist doch offensichtlich. Die entführen junge ausländische Frauen und zwingen sie zur Prostitution. Breker hängt damit drin. Zumindest hat er den Service in Anspruch genommen. Das wissen wir nicht. Er hat Irina gekauft, wie er sich Aktien kauft. Er verschafft sich seine Rendite und dann stößt er sie wieder ab. Willst du warten, bis sie tot ist, wie Svetlana? Ja, was soll ich denn machen? Soll ich ihn einsperren und foltern? Wir sind doch nicht in Guantanamo. Da sind wir noch im Rechtsstaat hier. Ja, das schützt seine Leistungsträger und ihre Opfer können zusehen, wo sie bleiben. Ach, glaubst du, mir geht das nicht nahe? Die Handyüberwachung läuft. Sobald es wieder eingeschaltet wird, können wir es orten. Also tut mir leid, ich halte das nicht aus. Abwarten und zusehen, tatenlos wie... Ach. Also, soll ich Sie nach Hause fahren? Nein, danke. Ich brauche frische Luft. Ich melde mich, sobald was Neues gibt. Ja. Er nimmt die Sache ziemlich persönlich, was? Die Sache? Irina ist seine Schülerin. Naja. Was, naja? Ja, was wollen Sie denn damit andeuten? Ach, nichts. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Freundin wäre entführt worden. Ich denke, sie war nur seine Schülerin. Mein Gott, er macht sich Sorgen um Irina, das ist doch wohl verständlich. Ach. Und Svetlana. Svetlana? Was soll das denn jetzt? Naja, ich meine, das ist doch unser eigentlicher Fall. Wie gehen wir da weiter vor? Ja, Svetlana können wir nicht mehr helfen. Wir wissen nicht mal, wo sie gearbeitet hat. Ja, dann finden Sie es raus. Ich? Ja, ist doch Männersache. Was? Puff. Chef. Ach, erzählen wir bloß nicht, Sie wären noch nie im Puff gewesen. Ich? Als Junggeselle. Nein. Wenn ihr eure Hormone besser im Griff hättet, dann gäb's das doch alles nicht. Prostitution, Frauenhandel, Missbrauch, Vergewaltigung. Ach, Chef. Ich war wirklich noch nie im Puff, Chef. Ehrlich. Ja, tut mir leid, vergessen Sie's. Herr Lehrer Konrad, guten Abend. Große Freude. Sie mit Hunger? Ah, ich mache Kochen für Sie, ja? Prima. Danke, Lee. Nein, heute nicht. Ich bin gekommen, um Sie was zu fragen. Hausaufgabe? Nein, keine Hausaufgabe. Es geht um Irina. Oh, nicht gefunden? Nein, ich suche sie. Ich kann helfen? Vielleicht. Irina hat doch gearbeitet, nach der Schule. Wissen Sie, was sie gemacht hat? Irina, sauber machen. Putzen? Ja, im Haus. In welchem Haus? Viele Haus. Auch in einer Villa? Am Stadtpark? Das nicht wissen. Ah. Hat sie noch einen anderen Job gehabt? Nicht erzählt. Und Svetlana? Sie im Frühling ausgezogen. Heimat. Und zurück in die Ukraine? Ja, zur Familie. Heimweh. Und seitdem haben Sie sie nicht mehr gesehen? Nicht sehen. Nicht hören. Hat sie auch geputzt, wie Irina? Auch geputzt, aber schmutzig. Was? Ja, Gläser im Bar. Sie hat Gläser gespült in einer Bar. Hier, mit nichts. Sie meinen oben ohne? Money, money. Welche Bar? Wissen Sie den Namen? Lange Zeit, Vergangenheit. Sie müssen sich erinnern, Lee. Es ist sehr wichtig. Ah, vielleicht ich finde Erinnerung im Büro. Siehst du lange Tee, ja? Ja, ja. Danke. Sie? Sie? Naja, ist doch mal was anderes als immer nur die deutsche Hausmannskost. Ja. Können Sie mir was empfehlen? Menü 5. Menü 5. Oh, rasender Drache. Wow, das klingt ja ganz schön gefährlich. Wo ist meine Frau? Die hat ein Rendezvous. Was? Ja, mit der Ausländerbehörde. Und Sie machen Pause. Naja, leerer Magen ermittelt nicht gern. Na, dann guten Appetit. Danke. Sagen Sie, Sie wissen nicht zufällig, wo Svetlana gearbeitet hat. Ich meine, in welchem Etablissement. Sie wissen schon. Nein, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht aus mit solchen Etablissements. Wie? Wollen Sie mir erzählen, Sie wären noch nie im Puff gewesen? Habe ich nicht nötig. Sie? Herr Konrad, ich habe gefunden. Feuerholz. Eine Streichholzschachtel. Was denn, was denn? Sie rauchen wieder. Was? Ja, ja. Aphrodite. Weiß Ihre Frau das? Ja, wenn Sie es ihr nicht erzählen. Oh, ich kann schweigen wie ein Grab. Sie Freund von Lehrer Konrad? Wir Landsmann, sozusagen. Sie sich um ihn Sorgen machen. Was? Rauchen macht Gesundheit tot. Nusser. Ja, Mordkommission, wir hatten telefoniert heute Morgen. Es geht um eine junge Ukrainerin, Irina Rutschenko. Können Sie sich erinnern? Ja. Sie haben mir gesagt, Frau Rutschenko sei in die Ukraine abgeschoben worden. Ja, das ist richtig. Wieso? Sie hat uns vor 2 Stunden angerufen. Angerufen? Mhm, aber nicht aus Kiew. Sind Sie sicher? Gibt es eine Bestätigung dafür, dass sie in Kiew angekommen ist? Abgestürzt ist das Flugzeug jedenfalls nicht. Ja. Wollen Sie die Papiere sehen? Augenblick. Wie sind Sie überhaupt auf sie gekommen? Wir haben unsere Informationen. Woher? Tut mir leid, das ist vertraulich. Sagen Sie mal, läuft das immer so zügig ab? Ich meine, die Abschiebung? Ja, unverzüglich. So ist die Gesetzeslage. Aber da gibt es doch Spielräume, oder? Ihre Aufenthaltsgenehmigung war abgelaufen. Rutschenko wusste das. Sagen Sie mal, wie kommen Sie überhaupt darauf, dass Ihr Anruf nicht aus Kiew gekommen ist? Das Handy, mit dem sie angerufen hat, ist in Deutschland angemeldet. Das ist alles? Was ist alles? Sie könnte es geklaut und mitgenommen haben. Möglich, ja. Jedenfalls ist das Handy kein Beweis dafür, dass sie nicht in Kiew angekommen ist, oder? Hier. Bitte. Übergabeprotokoll Rutschenko Irina. Ist das Ihre Unterschrift? Ja, natürlich. Kretschmann. Alles vorschriftsmäßig. Ja. Sagen Sie mal, ist es möglich, Kontakt mit Ihren Kollegen in Kiew aufzunehmen? Im Prinzip. Im Prinzip, aha. Ja, was heißt das? Können Sie Russisch? Nee. Darf ich Sie auch mal was fragen? Bitte. Dieser Deutschlehrer in der Schule, wo wir die Rutschenko aufgegriffen haben, der hieß auch Nusser. Ja, das ist mein Mann. Ja, Ihr Mann. Und? Er hat's ziemlich persönlich genommen. Sie war seine Schülerin. Er hat uns gedroht mit Ihnen. Ist er immer so engagiert? Das ist vertraulich. Ah. Sie wünschen? Guten Abend. Bin ich hier richtig? Aphrodite, Erotikclub. Sind Sie Mitglied? Ja, deswegen bin ich hier. Was? Ich komme auf Empfehlung. Welche? Dr. Anselm Breker. Was tust du, Konrad? Sei ein Mann. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Giselle. Konrad. Mhm. Angenehm. Sie sind zum ersten Mal bei uns? Ja, wenn ich gewusst hätte, wer mich hier empfängt, wie, dann wäre ich bestimmt eher gekommen. Ich meine, hierher gekommen. Charmant. Ja, ganz meinerseits. Champagner? Als Vorspiel sozusagen. Ja, gern. Sie kommen auf Empfehlung von Herrn Dr. Brecker. Ja, der Gute. Sie sind auch in der Finanzbranche tätig? Sie auch? Also ich bin in der Forschung tätig. Wie interessant. Hm. Haben Sie ein spezielles Forschungsgebiet? Ja, wie soll ich sagen? Ich interessiere mich für Austausch. Zwischenmenschlich. Verstehen Sie? Konversation. Also leidenschaftlich. Französisch? Ukrainisch. Ukrainisch? Ja, die Ukraine ist ein schönes Land noch. Sehr wild und unerschlossen. Die Natur, also ist jungfräulich sozusagen. Aber nicht ganz einfach zu bereisen. Ich liebe den Akzent so, wissen Sie? Den Akzent? Preise spielt keine Rolle. Willkommen im Club. Okay. Boah. Schon zurück vom Essen? Ich habe mir was mitgebracht. Ist Ihnen nicht gut? Scharf. Was haben Sie denn da? Rasender Drache. Was? Chili-Ente, Kross, Räucheln, Bambussprossen, Klebreis. Glückskeks. Sie probieren? Ich habe extra Stäbchen für Sie mitgebracht, Chef. Ja, dann. Danke. Hat mir übrigens Ihr Mann empfohlen. Konrad? Ich habe ihn getroffen beim Chinesen. Das heißt, weiblich. Er scheint Stammkunde bei ihr zu sein. Ah ja? Ich muss Sie warnen, Chef. Was? Das Essen. Oh, höllisch. Tee? Oh, ja, bitte. Oh, danke. Oh. Haben Sie auf dem Amt was rausgekriegt? Ja, Irina Utschenko ist tatsächlich abgeschoben worden. Dann hat sie doch aus Kiew angerufen. Tja, sieht so aus. Dann können wir nichts mehr für Sie tun. Na, vielleicht doch. Was denn? Können Sie Russisch? Nett. Wieso? Na, wir müssen die Kripo in Kiew einschalten. Was wollen Sie denen denn sagen? Dass Sie einen seltsamen Anruf erhalten haben? Dass Irina vermutlich entführt worden ist. Ja, warum fragen Sie nicht Ihren Mann? Der kennt bestimmt jemanden, der Russisch spricht. Stimmt. Ja, von seinen Schülern. Ja, gute Idee. Ich ruf mal an. Wussten Sie eigentlich, dass er wieder mit dem Rauchen angefangen hat? Konrad raucht, da wird es noch. Guckst? Was? Zucker. Nee, danke. Keiner da? Hat sein Handy abgeschaltet. Aha. Vielleicht ist er beschäftigt. Na, hoffentlich stellt er nichts an. Sweet Sex. Wie passend. Wie heißt sie? Wie Sie wollen. Ah, wer die Musik bezahlt, bestimmt den Tanz, was? Einen angenehmen Aufenthalt in der Ukraine. Danke. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля. Ирина? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Ich bin's, Konrad. Erkennst du mich nicht wieder? Irina. Was ist denn mit deinem Haar? Was soll das? Er scheint sie zu kennen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ganz ruhig. Niemand kann dir mehr was tun. Es ist vorbei. Ja. Er zieht sie an. Da stimmt was nicht. Es wird alles gut. Er hat Handy. Oh. Ich hol Hilfe. Wer viel redet, lügt. Wer viel schweigt, ist tot. Es ist eine alte chinesische Volksweisheit. Mordkommission Nusser. Konrad! Ich habe versucht... was? Ich habe Irina gefunden. Was? Ist er in Kiew? Aber bist du sicher? Schwarz gefärbt. Was? Ich weiß nicht, was Sie sonst noch an. Sie sind völlig apathisch. Vielleicht haben Sie ihr irgendwas gegeben, Drogen. Ja, wo seid ihr? Im Bordell. Konrad? Was war das? Konrad. Hat er Bordell gesagt? Oh mein Gott. Was für ein Bordell? Ja, wir müssen ihn da rausholen. Ja, aber wie? Ja, wir müssen alle Bordelle überprüfen, auf der Stelle, in der ganzen Stadt. Alle? Aber Chef... Ja, sofort. Ja, wie denn? Ja, was weiß ich? Gucken Sie in den gelben Seiten nach. Unter was denn? Weiß ich nicht. Es geht um Konrads Leben. Bitte. Alles klar. So, Carola, beruhig dich. Schön sachlich bleiben. Hysterie nützt niemandem. Was hat er gesagt? Ah, unter Bordelle steht hier nichts. Was hat der Irina gefunden? Worunter kann denn das noch stehen? Wie kommt sie überhaupt hierher? Aus Kiew? Vielleicht... Oh je, da sehe ich aber schwarz. Moment mal. Ja, ich versuch's mal unter Saunaclubs. Was haben Sie gesagt? Saunaclubs. Nein, davor. Ach, das ist ja wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Schwarz. Was? Schwarz. Ich glaube, ich weiß, wo wir suchen müssen. Was? Kommen Sie! Komm schon, mach schon auf. Gehen wir rein? Ja. Durch die Scheibe? Ja, durch die Scheibe. Okay. Oh, nee. Frau Kommissarin, Sie schon wieder. Und haben Sie mein Handy gefunden? Lassen wir die Spielchenbreaker, sie war hier. Bitte, wer war hier? Irina. Das habe ich doch schon gesagt, sie hat geputzt hier. Aha. Nackt. Was? Sie hatte schwarze Haare, nicht? Hören Sie, was soll das? Ja, als Sie sie zuletzt gesehen haben. Schwarz, ja. Bevor Irina verschwunden ist, war sie nie schwarzhaarig. Was? Ja, sie war blond, immer. Kann ja sein. Dann habe ich das verwechselt. Aha. Mit Svetlana. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Irina hat erst schwarze Haare, seitdem sie entführt und zur Prostitution gezwungen worden ist. Was habe ich damit zu tun? Sie wissen, wo sie ist. Ich? Tatsächlich. Wollen Sie, dass noch ein Mord passiert? Dann hängen Sie mit drin. Was soll das? Wollen Sie mich einschüchtern? Wir sind hier nicht in Russland. Ich will, dass Sie uns die Wahrheit sagen. Sie hören von meinem Rechtsanwalt. Oh, schön, wenn es nicht anders geht. Können Sie bitte meine Tür freigeben? Sie nehmen Drogen. Was, ich? Ist das förderlich für Ihre Karriere? Oh, wenn das rauskommt, wird man da noch Geschäfte mit Ihnen machen? Ich nehme keine Drogen. Ach, und was ist denn das hier? Was weiß ich. Koks. Was? Ja, das habe ich bei der letzten Durchsuchung in Ihrem Schlafzimmer sichergestellt. Nein, was soll das? Och, was soll das? Das reicht für 2-3 Jahre hinter Gittern. Das können Sie doch nicht machen. Och, das entscheiden Sie. Sie ist in keinem guten Zustand. Sie sieht entsetzlich aus. Sie haben ihr die Haare schwarz gefärbt. Ich weiß nicht, was Sie sonst noch alles... Sie wird völlig apathisch. Vielleicht haben Sie ihr irgendwas gegeben. Drogen. Im Bordell. Hände weg dabei! Nein! Lassen okay, Sie sie das los. Reicht. Ich habe genug gesehen. Das ist der Mann von dieser Kommissarin. Dieser Lehrer. Er kommt auf Empfehlung von Breker. Habt ihr ihn nicht überprüft? Kreditkarte ist okay. Glaubst du, sie weiß Bescheid? Ja, dann wären sie längst hier. Habt ihr sein Handy entsorgt? Ja. Gut. Dann kann sie ihn nicht orten. Was machen wir mit ihm? Mit den Ukrainerinnen hat man nichts als Ärger. Wie Svetlana? Wo sind die beiden jetzt? In Sauna. Dann heiz ihnen ein. Mhm. Und dann lass sie verschwinden. Spurlos. Irina? Du darfst nicht einschlafen. Du musst wach bleiben. Irina, hörst du? Bitte. Irina. Frau Tschenko. Träumen Sie schon wieder, Sie müssen aufpassen, sonst lernen Sie unsere Sprache nie. Nicht träumen. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Erzählen Sie, Sie müssen reden. Frau Rutschenko, reden Sie. Leben. Antworten Sie im ganzen Satz. Ich bin gekommen, um zu leben. Sehr gut, das ist sehr gut. Weiter. Was noch? Wollten Sie nicht Kinder haben? einen Mann. Ich will nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Frau Rutschenko, weiter. Ich habe Angst. Das brauchst du nicht. Ich bin noch da. Oh. Irina. Irina, bitte. Nicht. Ich liebe Sie. Was? Verzeihen Sie, mein Herr Lehrer. Irina. Es war sehr schön bei Ihnen. Irina, nein. Nicht? Frau Rutschenko. Irina, bitte, ich liebe dich. Irina, hörst du? Bitte. Polizei, die Hände hoch! Kretschmer, Sie? Nusser, woher? Waffe fallen lassen, na los! Das ist ein Missverständnis. Hände über den Kopf! Ich bin Beamter. Wo ist mein Mann? Ah. Da in der Kabine. Konrad. Ah. Conny! Auf Gleis 1 steht zur Abfahrt bereit. Euro City Night nach Kiew. Über Poznan, Wroclaw. Also, da. Auf Wiedersehen. Gute Fahrt. Vielen Dank für alles. Sie waren gute Lehrer. Artikel. Streng, aber sehr gut. Ein Lehrer ist immer nur so gut wie seine Schülerin. Also dann. Tja, gebt ihr euch keinen Kuss? Was? Zum Abschied. Natürlich. Ja. Und Sie auch. Sie haben einen guten Mann. Ein Mann ist immer nur so gut wie seine Frau. Da. Was flüstert ihr denn da? Sie müssen mich besuchen kommen, unbedingt. In Kiew. Da. Ja. Das Vidanya! Das Vidanya! Du wirst sie vermissen, was? Sie war wirklich eine gute Schülerin. Sonst nichts? Hä? Ich habe das Video gesehen. Welches Video? Von euch beiden in der Sauna. Die haben das aufgezeichnet. Ach, die haben alles aufgezeichnet. Kretschmer und Co. Ja, und die Freier später damit erpresst. Einträgliches Zusatzgeschäft neben Menschenhandel und Prostitution. Was wird er dafür kriegen? In Tateinheit mit Korruption und Mord, ich denke mal. Um seinen Lebensabend wird er sich keine Sorgen machen müssen. Er wird ein festes Dach über seinem Kopf haben und geregelte Mahlzeiten. Ja, und dieser Broker? Breker. Breker? Ja, Breker, der hat zugegeben, dass er mit Svetlana... Aber dafür wird man ihn nicht belangen können. Angeblich wusste er nicht, dass man sie dazu gezwungen hat. Ja, und Irina? Die konnte sich an nichts erinnern. Vielleicht ist es besser so. Was, dass er ungeschoren davon kommt? Besser für Irina. Ja. Hast du dich in sie verliebt? Was? Ja, Irina ist eine schöne junge Frau. Carola. Du hast das gesagt. Gesagt was? Ich liebe dich. Ach, also, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ja, sie dich auch. Ja, sie könnte meine Tochter sein. Du hast mir also nichts zu beichten. Also, traust du mir das wirklich zu? Ja, du bist auch nur ein Mann. Na, schönen Dank. Bist du eigentlich mal im Puff gewesen? Also was ist denn los? Das hat mich dein Komplize Möller auch schon gefragt. Ja, tatsächlich. Ja, er war jedenfalls noch nie. Ach, und ihm glaubst du? Weißt du, was mir Irina ins Ohr geflüstert hat? Was denn? Sie haben einen guten Mann. Oh. Da fehlt schon wieder der Artikel. Leichte Beute. Von Dirk Jostjok. Die Rollen und ihre Darsteller waren Carola Nusser, Ulrike Bliefert, Konrad Nusser, Peter Rühring. Möller, Peter Davor. Irina, Margarita Breitkreuz. Lee, Mailan Chao. Breker, Michael Evers. Bardame, Regina Lemnitz. Mann, Grigori Kofmann. Kretschmer, Jürgen Thurmann. Bahnhofsprecher, Stefan Plepp. Und Schüler des Instituts für interkulturelle Kommunikation Berlin. Komposition, Rainer Quade. Technische Realisation, Jonas Bergler. Regieassistenz, Anja Herrenbrück. Regie, Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion, Götz Schmedes.